N.J. Schneider, seine Toccata für Orgel Schlafes Bruder. Harald Feller sitzt an der Orgel der lutherischen Kirche St. Marien in Memmingen. Harald Feller an der Orgel der Lutherischen Kirche St. Marien in Memmingen mit Musik von N.J. Schneider, seine Toccata Schlafes Bruder. Weiter geht's mit Musik für Saxophonquartett von Günter Bialas. Seine 6 Bagatellen spielt das Rascher Saxophon Quartett. Das sind Carina Rascher, Linda Banks, John Edward Kelly und Bruce Weinberger. Bye. Thank you. Die sechs Bagatellen für vier Saxophone von Günter Bialas im Concerto Bavarese, interpretiert vom Rascher Saxophon Quartet. Jetzt nochmal Musik für Orgel, und zwar von Klaus Treuheit. Reckwick, so heißt sein Stück, und er sitzt auch selbst an der Orgel der Neustädter Kirche in Erlangen. Thank you. Ruckwick für Orgel von Klaus Treuheit und der Komponist saß selbst an der Orgel der Neustädter Kirche in Erlangen. Weiter geht's im Concerto Bavarese mit Musik von Gloria Coates, eigentlich Amerikanerin, doch 1969 zog sie nach München und ist deswegen mit ihrer Musik im Concerto Bavarese bestens aufgehoben. Von ihr stammt das Stück Frühlingsmorgen bei Grobholz für drei Flöten und es musizieren Elisabeth Weinzierl, Edmund Wächter und Daniela Michael. Vier Sätze hat das Werk mit den Titeln Im Garten, Nachdenken, Meditation und Am Gartentor. Thank you. Elisabeth Weinzierl, Edmund Wächter und Daniela Michael Flöte mit Musik von Gloria Coates, Frühlingsmorgen bei Grobholz. Weiter geht's mit Hans-Werner Henze und seinen drei Orchesterstücken auf eine Klaviermusik von Karl Amadeus Hartmann. Es spielt das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Lorin Marcel, ein Live-Mitschnitt aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz vom Juli 1996. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Lorin Marcel war das mit drei Orchesterstücken auf eine Klaviermusik von Karl Amadeus Hartmann aus der Feder von Hans-Werner Henze. Und jetzt noch einmal Orgelmusik, diesmal von der Komponistin Erna Woll. 5 Meditationen für Orgel, gespielt von Karl Maureen an der St. Anna Kirche in Augsburg. Der Organist Karl Maurin an der Orgel der St. Anna-Kirche Augsburg mit den 5 Meditationen von Erna Woll. Im Concerto Barbarese geht es jetzt weiter mit Musik von Harald Genzmer, sein Quintett für Klarinette, 2 Violinen, Viola und Violoncello, interpretiert vom Rodin-Quartett und dem Klarinettisten Jörg Wittmann. Thank you. Klarinettist Jörg Wittmann und das Rodin-Quartett, das sind Sonja Korkiala und Gerhard Urban Violine, Martin Mandl Viola und Clemens Weigel mit dem Quintett von Harald Genzmer. Und noch einmal Orgelmusik, die kommt diesmal aus St. Jakob in Rothenburg ob der Tauber. Ulrich Knörr sitzt an der dortigen Riga-Orgel und spielt für uns das Nocturne über G.E.H.A.D. von Robert M. Helmschrott. Orgelmusik von Robert Elmschrott, das Nocturne über GEHAD, interpretiert von Ulrich Knörr an der Riga Orgel der Kirche St. Jakob in Rothenburg ob der Tauber.